Deppig, Deppig, der Very Big Raus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Ja, Bumsabacker, vierte Terroristengeneration, durch und durch professionell. Wenn der an die erste Generation denkt, Bader Meinhof so weiter, die Politsprüche, die die noch drauf hatten, da muss der sehr lachen. Aber irgendwie wird er auch sentimental. Gute alte Zeit war das damals, gemütlich, die Dampfmaschinen-Guerilla. Heute ist das ganz anders, cooler, cleaner, direkter. Zum Beispiel die kleine Raushole letztens, das waren er und seine Truppe, die vier Brennstäbe aus dem Atomreaktor. Da gab's keinen Zufall, durchgetimt alles. Bloß ein Nachtwächter musste ausgeknipst werden. Und genauso exakt, aber größer, viel größer, so wird sie abgehen. Dip-Bip, Dip-Bip, die Very Big Raus. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Dip-Bip, Dip-Bip, die Very Big Raus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Ja, Bumsabacker, vierte Terroristengeneration. Eine Menge operatives Wissen hat er gespeichert in seinem Kopf und durchtrainiert bei diversen Geheimdiensten und Guerilleros in verschiedenen Lagern. Auch sein Gefühlsmanagement funktioniert. Loyalität, Mitleid und so, das kann er abkoppeln, jederzeit und nirgendwo angebunden, auf eigene Kosten, über den freien Markt sozusagen und nur mit drei oder vier Leuten aus der ganz harten Szene und höchstens noch fünf in der Logistik. Nur so, weiß er, nur so wird sie wirklich abgehen. Dip-Bick, Dip-Bick, die Very Big Raus. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Dip-Bick, Dip-Bick, die Very Big Raus. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Ja, Bumsabacker, vierte Terroristengeneration, äußerlich unauffällig, cool und gelenkig, wie aus der fröhlichen Attika-Clique. Bisschen auf GSG 9 und darauf wartet er, den richtigen Zeitpunkt, den muss er abschätzen, da hilft ihm niemand, das Risiko trägt er voll, wie ein Unternehmer oder Politprofi auf der obersten Ebene, da wo entschieden wird. Zwischendurch schafft er an nur mit zwei Leuten, Kohle liegt ja herum in den Banken. Emotional nimmt er sich ganz zurück. Saufen und Bumsen und so, das läuft bei ihm nicht. Höchstens, dass er mal einen durchzieht, wenn er so da liegt, in einer nackten Wohnung, Hochhaus am Stadtrand, hellwach, aber träumt von Deppig, Deppig, der Very Big Raus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Deppig, Deppig, der Very Big Raus. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Ja, Bumsabacker, vierte Terroristengeneration. So wird es sein, so soll es sein. The Very Big Raus, oh, yeah. Die optimale Aktion, das Ereignis des Jahres bei absoluter Public Control. Nicht nur ZDF, ARD wird dabei sein, auch BBC, ABC, NBC, ORTF und so weiter. 450 Millionen am Bildschirm, live, all around the world. Wenn dann die Lightspots angehen, die Hubschrauber kreisen, in dieser Lichtarchitektur, über dem UNO-Building in Genf. That's the point. Dafür hat er gelebt, dafür ist er präpariert. Und wenn dann die Lautsprecher knarzen, Bubsa Paco, Sie sind umstellt, geben Sie auf. Bubsa Paco, Sie sind umstellt, geben Sie auf. Hier unser Vorschlag, wir geben freies Geleit in das Land Ihrer Wahl. Wir zahlen pro Kopf für Sie und Ihre Leute 1 Million Dollar. Sie lassen dafür im Gegenzug frei Ihre Geiseln, und zwar nacheinander den Außenminister der USA, den Außenminister der Sowjetunion, den Außenminister der Bundesrepublik sowie den Ölminister der Vereinigten Emirate. Ja, Bumsa Paco, vierte Terroristengeneration, durch und durch professionell. Davon träumt er, dafür lebt er, dafür ist er präpariert. Für die Big, die Very Big raus. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Die Very Big raus. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. In diesen nicht so leichten Zeiten, in denen der Fortschritt nicht so fortschreitet, wie er fortschreiten müsste, in diesen nicht so leichten Zeiten, in denen so mancher aussteigt, nicht mehr mitmachen will, in diesen nicht so leichten Zeiten, in denen so mancher schießen möchte, in sich hinein oder auf andere, in diesen nicht so leichten Zeiten sollte man sich erinnern an frühere, schwerere Zeiten.